Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Suja. Der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dialekten-Podcasts. Und dieses Mal bleiben wir wieder beim Ska, so wie, naja, man kann nicht sagen die letzten zwei Episoden, denn die zweite war ja nicht wirklich Ska. Dieses ist aber sowas Ähnliches, und zwar eine japanische Gruppe, die ich gefunden habe und die ich super toll finde. Leider kann ich die nicht kontaktieren, denn auf ihrer Seite ist alles in Japanisch. Und wenn ich das sage, meine ich nicht nur die Sprache, sondern auch die Schrift. Die Gruppe wurde 85 gegründet. Es ist eine japanische Ska-Band, kann man so sagen. Und die neunköpfige Truppe macht eine Mischung aus schnellen Ska-Rhythmen, einem jazzigen Improvisationen und verschiedenen Dubs und Elektro-Einlagen, kann man so sagen. Naja. Die haben mehrere Alben rausgebracht. Die heißen Tokyo Ska Paradise Orchestra. Und ich finde den Namen eigentlich toll. Und die haben fast jedes Jahr ein Album rausgebracht, manchmal sogar mehrere. Und von 89, da kam das erste Album raus, das hieß dann Tokyo Ska Paradise Orchestra. Bis heute haben die ungefähr fast 20 Alben rausgebracht. Es gibt eine offizielle Webseite, die werde ich dann vielleicht auf meinem Blog stellen. Ich weiß es noch nicht, habe ich noch nicht entschieden. Ich habe mich aber entschieden, euch die Gruppe vorzustellen. Denn sowas sollte man sich nicht entgehen lassen. Denn ich meine, wie oft im Leben hat man schon die Chance, japanischen Ska zu hören. Und dann irgendwann bald kommt dann auch die Folge mit dem Interview des Orchestre de Barbac. Aber bis dahin viel Spaß mit Tokyo Ska Paradise und das war's dann von mir. Einem sehr kurzen Hallo hier aus dem Schloss und bis bald. Servus, euer Rum Vagabund. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Naja, ich habe dann doch noch was zu sagen. Und zwar, ihr müsst euch den Spot zum Lied. Und zwar, das heißt Loop in the Third, 78. Und zwar Tokyo Ska Paradise Orchester. Das müsst ihr mal anschauen, das ist live. Vielleicht stelle ich sogar den Link zum YouTube-Video. Denn der Sänger zerschmettert eine Gitarre, das sieht aber dann so lustig aus. Naja, und das war's dann auch von mir. Euer Rum war geboren.